gekrampelt irgendwo. Der Blink lag dabei. Verena! Und ich. Sie gingen die Straße entlang. Sie gingen die Straße entlang. Verena! Und ich. Und die Stadt lag vor uns, lag vor Verena und mir. Und die Stadt lag vor uns, lag vor Verena und mir. Und da waren so Lichter drüber. Und es sah so aus, als wären da so Lichter drüber. Verena! Und ich. Aber die Lichter waren so hell. Die Lichter, die waren so hell. Und es war nicht das Gewohnte. Und das war nicht das Gewohnte. Verena und ich. Und ich sagte, du, ich sagte, du manchmal. Und es könne das letzte Bild sein. Weil die Lichter über der Stadt, die waren so hell. Verena! Komm zu mir, komm zu mir, sagte Verena. Wenn ihr heute noch was fühlt, dann komm zu mir. Und dann geh mit mir. Und ich vergaß, dass so ein Bild für mich das Letzte hätte sein können. Das vergaß ich. Und dann war ich nicht mehr bei ihr. Dann war ich nicht mehr bei ihr. Das ist die ganze Geschichte. Das ist die ganze Geschichte. Verena! Geschichte ist noch immer zu Ende. Verena!